Jupitermarkt, Alfons Ziller am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Susanne Blum hier. Ich habe bei Ihnen vor längerer Zeit einen Laptop gekauft und der ist jetzt kaputt. Wie lange ist das her? Genau weiß ich das nicht mehr. Ungefähr 2 Jahre? Dann haben Sie eventuell noch Garantie. Haben Sie den Kassenbon noch? Nein, den habe ich schon gesucht. Ich glaube, der ist weg. Was geht denn an dem Laptop nicht mehr? Der tut gar nichts mehr. Der geht gar nicht mehr an. Haben Sie schon mal kontrolliert, ob der Stecker fürs Stromnetz in Ordnung ist? Ja, das habe ich schon überprüft. Und mit Batterie geht der Laptop auch nicht. Dann ist es wahrscheinlich was Ernstes. Möglicherweise die Festplatte oder der Prozessor. Am besten ist, Sie kommen mit dem Gerät bei uns vorbei. Dann können wir uns das hier mal anschauen. Was meinen Sie, wie viel wird die Reparatur kosten? So viel wie ein neuer Laptop? Na, so viel sicher nicht. Aber wenn es der Prozessor ist oder die Festplatte, wird es teuer. Ich sag mal so, um die 160 Euro. Wir machen aber in jedem Fall einen Kostenvoranschlag. Danach können Sie sich entscheiden, ob wir die Reparatur durchführen sollen oder nicht. Wenn Sie Ihren Kassenbon noch finden, dann können Sie Glück haben. Auf die Geräte gibt es 2 Jahre Garantie. Wie lange würde die Reparatur denn dauern? Der Kostenvoranschlag dauert ca. 14 Tage. Die Reparatur auch ungefähr so lange. Gut, ich weiß jetzt erstmal genug. Hoffentlich finde ich den Kassenbon. Herzlichen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.